Abschnitt 17 aus Auf Schneeschuhen durch Grönland Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland Band 2 von Fridtjof Nansen. Übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 26. Der grönländische Eskimo. A. Einleitung. Die Verbreitung der Eskimos, ihre Wanderungen. Der Eskimo gehört einem der merkwürdigsten lebenden Völkerstämme an. Er liefert einen schlagenden Beweis dafür, dass sich der Mensch den Naturverhältnissen anpasst und sich über die Erde verbreitet. Soweit, wie man bis zum Nordpol vorgedrungen ist, ist man auf Spuren dieses widerstandsfähigen Volkes gestoßen. So krass, wie sich der Eskimo durch seine ganze Lebensweise, durch seine sinnreichen Gerätschaften, sein Aussehen und seinen Körperbau von allen anderen Völkerstämmen unterscheidet, so gleichartig sind in jeder Beziehung die verschiedenen Eskimo-Stämme untereinander. Ein ungemischter Eskimo von der Beringstraße ist einem Ostgrönländer so sprechend ähnlich, dass man keinen Augenblick darüber im Zweifel sein kann, dass die beiden derselben Rasse angehören. Auch ihre Sprache hat eine so auffallende Ähnlichkeit, dass ein Alaska-Eskimo und ein Grönländer sicher ohne große Schwierigkeiten eine Unterhaltung miteinander führen könnten. Kapitän Adrian Jakobsen, der Grönland und Alaska bereist hat, erzählte mir, dass er sich in dem letztgenannten Lande mit dem wenigen Grönländisch, das er konnte, zu behelfen vermochte. Und diese Völker sind durch mehr als 600 geografische Meilen, eine Strecke, die der Entfernung von London bis zum Sudan gleichkommt, getrennt. Eine solche Einheit in der Sprache bei so fern voneinander wohnenden Volksstämmen ist wohl einzig dastehend in der Geschichte der Menschheit. Die Ähnlichkeit, welche nach jeder Richtung hin unter den Eskimo-Stämmen herrscht, lässt darauf schließen, dass sie ursprünglich ein kleiner Stamm gewesen sind, der sich erst in späteren Zeiten über die jetzt von ihnen bewohnten Länder verbreitet hat. Fußnote: Diese Ähnlichkeit ließe sich ja übrigens auch dahin erklären, dass es eine sehr alte Rasse ist, bei der alles zu bestimmten Formen erstarrt ist und die sich jetzt allmählich verändern. Hierauf scheint ja auch ihre nach jeder Richtung hin abgesonderte Stellung wie ihre vollkommenen Gerätschaften zu deuten. Andere Verhältnisse scheinen jedoch teilweise gegen eine solche Annahme zu sprechen. Ende der Fußnote. Dass sie sich über diese in verhältnismäßig kurzer Zeit haben verbreiten können, ohne doch wie bei den größeren Völkerwanderungen in Horden aufgetreten zu sein, ist leicht erklärlich, wenn man bedenkt, dass ihre jetzige Heimat zu den ungastlichsten Ebenen unserer Erde gehört, zu Ebenen, die kaum jemals bewohnt gewesen sind, jedenfalls nicht für beständig, bis die Eskimos sie in Besitz nahmen und wo sich ihrer Ausbreitung folglich nichts anderes als die Natur selber feindlich gegenübergestellt hat. Der Strich, den die Eskimos jetzt bewohnen, erstreckt sich von der Westküste der Beringstraße über Alaska, Nordamerikas Nordküste, die nordamerikanischen arktischen Inselgruppen und die Westküste Grönlands bis an dessen Ostküste. Durch seine abgesonderte Stellung hat der Eskimo den Anthropologen viel Kopfzerbrechen verursacht und über seine Zukunft haben sich die widerstreitendsten Ansichten geltend gemacht. Es ist hier nicht der Ort, tiefer auf dies Thema einzugehen, das noch längst nicht abgeschlossen ist. Nur so viel lässt sich mit annähernder Sicherheit sagen, dass die Eskimos zuletzt von der an der Beringstraße oder dem Beringsmeer gelegenen Küsten, in Klammern möglicherweise von der amerikanischen Seite, gekommen sind und sich von dort aus östlich über das arktische Amerika bis Grönland ausgebreitet haben. Dr. Rink, der sich das Studium Grönlands und der Eskimos zur Lebensaufgabe gemacht hat und der ohne Frage die größte Autorität auf diesem Gebiete ist, meinte, dass die Waffen der Eskimos und ihre Gerätschaften jedenfalls im Wesentlichen aus Amerika stammen. Er hält es für möglich, dass die Eskimos einmal im Innern von Alaska gewohnt haben, wo sich noch eine nicht geringe Anzahl von Inlands-Eskimos finden. In verhältnismäßig später Zeit soll ein Teil derselben nach den Küsten des Beringsmeeres oder Eismeeres ausgewandert sein, entweder von den Schätzen des Meeres gelockt oder von feindlichen, kriegerischer, gesonnenen Indianerstämmen vertrieben. Fußnote: Diesen Grund gibt Dr. Rink in seiner Abhandlung »The Eskimo Tribes« an Mitteilungen über Grönland, Band 11, Kopenhagen, 1887, Seite 32, Ende der Fußnote. Fußnote: Dr. Rink, Eskimoische Märchen und Sagen, Supplement, Kopenhagen, 871, Seite 217, Ende der Fußnote. Rink weist ferner nach, wie die Nordwestindianer sowohl auf dem festen Lande jagten, als auch Fischfang auf den Seen und Flüssen in ihren Kanoas aus Birkenrinde betrieben. Dasselbe müssen denn auch die ursprünglichen Inlandseskimos getan haben. Und in ihren Kanoas sind sie wahrscheinlich auf die Nordwestseite Alaskas zu seewärts gezogen. Fußnote: Die Inlandseskimos in Alaska betreiben noch heutzutage Fischfang auf den Flüssen in Kanoas aus Birkenrinde. Ende der Fußnote. Je weiter sie kamen, desto spärlicher wurden die Waldungen, so mussten sie dann darauf sinnen, ein Ersatzmittel für die Baumrinde zum Beziehen ihrer Kanoas zu finden. Und da ist es denn nicht unwahrscheinlich, dass sie sich schon auf den Flüssen der Felle der gefangenen Seetiere bedient haben. Denn noch jetzt sieht man Beispiele davon bei einzelnen Indianerstämmen. Fußnote: Das Beziehen der Böte mit Fellen scheint an mehreren Stellen der Erde ganz unabhängig voneinander erfunden zu sein. Coracle oder Korbböte, in Klammern aus Korbeflecht angefertigt und mit Fellen bezogen, wurden von den alten Briten und Gelen benutzt, um über große Ströme und Buchten zu setzen. Ähnliche Büte soll noch jetzt bei der ländlichen Bevölkerung Großbritanniens und Irlands benutzt und mit Fellen oder mit Wachstuch überzogen werden. Jedenfalls weiß ich, dass die Fischer an der Westküste von Irland ganz allgemein Fellböte benutzen, die große Ähnlichkeit mit den grönländischen Frauenböten haben. Ferner sollen ähnliche Fellböte seit undenklichen Zeiten in Indien in Gebrauch sein. In Afrika, Amerika, Australien und Polynesien hat man sie bei halbwilden Volksstämmen gefunden, unter Verhältnissen und mit Abweichungen, welche die Annahme berechtigt erscheinen lassen, dass sie an Ort und Stelle erfunden und nicht von anderen Völkern eingeführt sind. Die Ree-Indianer benutzen ebenfalls solche Böte. Ende der Fußnote. Erst als die Eskimos mit Seegang und Flussmündungen in Berührung kamen, fingen sie allmählich an, ihren Böten ein Deck zu geben, bis sie schließlich die Oberfläche ganz überzogen. Damit war der Kajak fertig, der ja auch in seiner ganzen Form und seinem Bau mehr an die indianischen Birkenkanoes als an jegliche andere nordasiatische Bootsform erinnert. Fußnote: Die Türken haben ein Wort Kajek für eine gewisse Bootsart. Dasselbe Wort kommt auch in der serbischen, der bulgarischen wie in den meisten slawischen Sprachen vor, teilweise unter der Form Kajuk bis nach Sibirien hinein. Ferner findet man es im Griechischen, Rumänischen, Kurdischen etc. Ich habe es indessen nicht durch Asien verfolgen können. Wahrscheinlich ist es ein türkisches Wort und stammt in diesem Falle mehr aus Osten. Die Kamtschadalen benutzen auf den Flüssen Böte, die sie Koyak Taktim nennen. Dies ist möglicherweise dasselbe Wort, in dem Taktim eine auffallende Ähnlichkeit mit Takto hat, dem Namen für eine Bootsart, die auf dem Meere gebraucht wird. In Klammern siehe Kacherenikov, Hist et Desert de Kamtschatka, Amsterdam 1770, Band 1. Der erste Teil von Koyak erinnert stark an das Kajak der Türken und das Kajak der Eskimos. Es bedarf indessen eines umfangreichen Materials, um zu entscheiden, ob ein Zusammenhang zwischen diesen Wörtern stattfindet. Die Entfernung zwischen dem Ort, von dem die Türken gekommen sind, und der Heimat der Kamtschadalen ist jedoch möglicherweise nicht so sehr groß. Ende der Fußnote. An der Küste angelangt, entdeckten sie, dass ihre Existenz im Wesentlichen von dem Seehundsfang abhängig sei. Sie setzten infolgedessen ihre ganze Kraft darauf ein und die Kajaks führten zu der Erfindung der zahlreichen eigenartigen und bewunderungswürdigen Gerätschaften zum Kajakfang, die sich zu immer größerer Verkommenheit entwickelten. Das Material zu diesen Gerätschaften erhielten sie abermals aus Amerika, indem die indianischen Pfeile mit den Steuerfedern, welche für die Landjagd benutzt wurden, ihnen die erste Wurfwaffe für die Seejagd lieferten. Solche kleinen Harpunen oder Wurfpfeile mit Steuerfedern sind noch heutzutage auf dem südlichen Teil der Westküste von Alaska in Gebrauch. Wenn man in nördlicher Richtung an dieser Küste entlang geht, so verschwinden die Vogelfedern jedoch bald und eine kleine, an dem Harpunenschaft befestigte Blase tritt an ihre Stelle. Man sah sich genötigt, solche Mittel anzuwenden, um dem Untertauchen und dem Schwimmen der Seehunde ein Hindernis in den Weg zu legen. Ferner hielt man es für notwendig, die Spitze so einzurichten, dass sie bei den Bewegungen des Seehundes nicht abbrach, sondern abfiel und in einem Riemen am Schaft hängen blieb, Auf diese Weise entstand der sogenannte Blasenpfeil, der allen Eskimos bekannt ist. Hieraus hat sich möglicherweise auch die sinnreiche Harpune mit Fangriemen und Blase entwickelt. Um größere Seetiere zu fangen, wurde die Blase dann größer und größer gemacht. Der Übel stand aber, dass sich dadurch ein zu großer Luftwiderstand bildete, sodass der Pfeil nicht weit und mit genügender Kraft geworfen werden konnte, hat sich bald eingestellt. Man trennte ihn dann von der Harpune und ließ ihn nur mit derselben oder vielmehr mit deren Spitze, von der er abfällt, mit einer langen, starken Leine, dem Fangriemen, verbunden sein. Die Harpune selber wurde von nun an allein geworfen, der Riemen nach sich ziehend. Die Blase warf man erst aus, nachdem das Tier getroffen war. Fußnote: Die Nordwestindianer und Tschuktschernen benutzen übrigens auch Harpunen und die große Blase zum Fang der großen Seetiere, indem sie diese Waffen von größeren, offenen Kanoes oder Fellböten auswerfen. Es hat jedoch den Anschein, als wenn sie die Benutzung von den Eskimos gelernt hätten. Ende der Fußnote. Das zweiblättrige Kajakruder hat sich möglicherweise auch aus dem einblättrigen Ruder der Indianer entwickelt. Bei den Eskimos im südlichen Alaska findet man auch nur ausschließlich solche. Erst auf der Nordseite des Yukon-Flusses trifft man zweiblättrige Ruder, die einblättrigen sind aber doch noch überwiegend. Weiter nach Norden und Osten zu findet man beide Formen, bis das zweiblättrige Ruder östlich vom Mackenzie-Flusse die Alleinherrschaft erhält. Die Aleuten, ein Seitenzweig der Eskimos, scheinen wunderbarerweise nur die zweiblättrigen Kajakruder zu kennen. Fußnote: Siehe unter anderem Cook und King, The Voyage to the Pacific Ocean, etc., 3rd Edition, London, 1785, Vol. 2, Seite 513. Siehe ebenfalls spätere Schriftsteller wie Eliot und andere. Ende der Fußnote. Die Kenntnis der asiatischen Eskimos ist in dieser wie in anderen Beziehungen spärlich. Es scheint, als ob sie im Wesentlichen nur zweiblättrige Ruder haben. Fußnote: Merkwürdig ist es, dass die Bewohner der Insel St. Lawrence die Kajaks gar nicht zu kennen scheinen. Sie haben nur große, offene Fellböte vom selben Bau wie die Tschuktschernen. Nordenskjölds Wegereise um Asien und Europa. Christiana, zweiter Teil, Seite 249, Ende der Fußnote. Dies alles scheint also auf den Zusammenhang der Eskimos mit den Indianern hinzudeuten. Ein Gerät indessen unterscheidet ihn deutlich von diesen und nähert ihn den asiatischen Nomadenvölkern, nämlich der Hundeschlitten. Wenn man die Inka-Peruaner ausnimmt, die das Lama als Lasttier benutzen, so kannte die amerikanische Urbevölkerung die Benutzung der Tiere zum Ziehen oder Tragen nicht. Allerdings hatten die Indianer eine Art halb gezähmter Hunde, aber diese wurden kaum zu irgendetwas verwendet. Der Schlitten und das Hundefuhrwerk bringt folglich den Eskimo Asien beträchtlich näher. Auch sollen die Hunde der Eskimos nach Lütger dem kamtschadalischen Hund sehr ähnlich sein. Fußnote: Friedrich von Lütger, Ehrmanns Archiv, Band 3, Seite 446 bis 464, 1843, Ende der Fußnote. Die Anwendung des Hundes zum Ziehen verrät zweifelsohne einen hohen Grad der Entwicklung, und dieser Zug lässt den Zusammenhang der Eskimos mit den asiatischen Polarvölkern als sehr glaubhaft erscheinen. Es muss jedoch gleichzeitig hervorgehoben werden, dass die Eskimos selber das Rentier niemals gezähmt und zum Ziehen benutzt haben, obwohl in ihren Sagen die Rede davon ist. Dagegen ist dies der Fall bei den meisten asiatischen Polarvölkern. Die Kamtschadalen bilden freilich eine Ausnahme, wodurch sie sich abermals den Eskimos nähern. Es ist indessen nicht undenkbar, dass die Eskimos, die im Übrigen einen so ausgeprägt erfinderischen Geist haben, selber auf den Gedanken gekommen sind, Zugtiere abzurichten und Schlitten anzufertigen. Wenn sie noch keine Hunde gehabt haben, so haben sie möglicherweise den Polarwolf gezähmt, und es kann sein, dass ihre Hunde von diesem abstammen. Einzelne der eskimoischen Sagen scheinen auch hierauf hinzudeuten. In diesem Falle würden also die Asiaten das Benutzen der Hunde zum Fahren von den amerikanischen Eskimos gelernt, wie auch von ihnen ihre Hunde erhalten haben. Ein Gerät, welches den Eskimo sowohl von den Indianern Nordamerikas wie von den asiatischen Völkern unterscheidet, ist das Wurfbrett. Merkwürdigerweise kennt man nur in wenigen Gegenden, wahrscheinlich nur in dreien, diese höchst sinnreiche Erfindung, durch welche die Länge und die Kraft des Armes bedeutend erhöht wird, indem es wie eine Schleuder wirkt, nämlich in Australien, wo das Wurfbrett sehr primitiv ist. im Lande der Coniboa und Piqueur in den oberen Amazonendistrikt, wo es ungefähr auf derselben Stufe steht wie in Australien und endlich in den von den Eskimos bewohnten Ländern, wo es seine höchste Entwicklung erreicht. Fußnote: Über die verschiedenen Formen des Wurfbrettes bei den Eskimos siehe Masons Abhandlung darüber, Annual Report etc. of Smithsonian Institution von 1884, Part 2, Seite 279. Ende der Fußnote. Es ist kaum anzunehmen, dass das Wurfbrett an so verschiedenen Stellen erfunden worden ist. Um welche Zeit die Eskimos Grönland erreichten und sich für immer dort niederließen, ist meiner Meinung nach unmöglich zu bestimmen. Dass es wahrscheinlich erst spät geschah, geht aus dem bereits Gesagten hervor. Es scheint mir aber durchaus nicht bewiesen, dass sie erst im 14. Jahrhundert an der grönländischen Westküste eingewandert sind, wie man aus den isländischen Sagen schließen will. Allerdings scheint es, dass die norwegischen Kolonien Västerbygden und Österbygden erst um diese Zeit den ernsthaften Angriffen der Skrellinger, in Klammern Eskimos, ausgesetzt gewesen sind, die in Horden aus dem Norden herangezogen kamen. Deswegen können sie aber lange vor jener Zeit, ja lange vorher, ehe die Norweger nach Grönland kamen, dort ansässig gewesen sein. Sie scheinen in den ersten 400 Jahren, während die Norweger dort ansässig waren, nicht auf dem südlichen Teil der Küste gewohnt zu haben, in Klammern bei Öster- und Västerbygden, da nichts davon in den Sagen erwähnt wird. Aber es wird ausdrücklich hervorgehoben, dass die ersten Nordländer, Erik der Rote und andere, die sowohl nach Öster- wie nach Västerbygden kamen, menschliche Wohnungen, Überreste von Böten und Steingerätschaften fanden, so dass man daraus schließen konnte, dass die Skrellinger oder Eskimos früher dort gehaust hatten. Und da man solche Überreste in beiden Ansiedlungen fand, liegt die Annahme ja nahe, dass sie sich nicht gerade auf flüchtigen Besuchen dort aufgehalten haben. Es ist keine Unmöglichkeit, dass sich die Eskimos Hals über Kopf aus dem Staube gemacht haben, als die Schiffe der Wikinger herangesegelt kamen. Dass dies aber so schnell geschehen sein sollte, dass die Nordländer sie nicht zu Gesicht bekamen, erscheint mir nicht wahrscheinlich. Ich neige mehr zu der Annahme, dass die Eskimos damals ihre festen Wohnsitze weiter nordwärts an der Küste nördlich vom 68. Grad nördlicher Breite gehabt haben, wo sich eine reiche Seehunds- und Walfischjagd findet und wohin sie auf ihrer Wanderung nach Norden, vergleiche unten, zuerst gekommen sind. Fußnote: Dort oben haben sie den ganzen Winter viele Seehunde auf dem Eise fangen können und dies ist eine Fangart, die sie höher im Norden erlernt haben müssen und die dort ihre Hauptfangart gebildet hat. Ende der Fußnote. Von diesen ihren festen Wohnsitzen aus haben sie auf Eskimo-Art häufig kürzere oder längere Besuche nach dem südlicheren Teil der Westküste gemacht und dort ihre Spuren hinterlassen. Als die Norweger während ihres Aufenthalts im Lande gen Norden streiften, trafen sie schließlich mit den Eskimos zusammen. Professor G. Storm ist der Ansicht, dass dies erst im 12. Jahrhundert geschehen ist. Fußnote: Gustav Storm, Studien über die Windlandsreisen und so weiter, Jahrbücher für nordische Altertumskunde und Geschichte, 1887, Kopenhagen 1888, Seite 56, Ende der Fußnote. Fußnote: Über das Zusammentreffen mit den alten Norwegern besitzen auch die Eskimos selber mehrere Sagen. Siehe rings Eskimoische Sagen und Märchen, Ende der Fußnote. Die Historia Norvegiae berichtet, dass die grönländischen Jäger in den unbewohnten Gebieten des nördlichen Grönlands kleine Menschen trafen, welche sie Skrellinger nannten und die steinerne Messer und Pfeilspitzen aus Fischbein benutzten. Nachdem die nördlichen Ansiedelungen übervölkert wurden, rückten die Eskimos gen Süden und da die Norweger überall, wo sie ihnen begegneten, feindlich auftraten, haben sie vielleicht um das Ende des 14. Jahrhunderts Vergeltung geübt, indem sie zuerst nach 1331 Västerbygden angriffen und zerstörten und später im Jahre 1379 einen Raubzug nach Österbygden unternahmen. In dem dann folgenden Jahrhundert scheinen sie diese Kolonien gänzlich zerstört zu haben. Fußnote: Man hat gewöhnlich aus der Floamanna-Sage den Schluss ziehen wollen, dass der früher bereits erwähnte Thorgils Orabeins Forstre bereits um das Jahr 1000 die Eskimos an der südlichen Ostküste Grönlands getroffen haben soll, indem die dort erwähnten Zauberinnen solche gewesen sein müssen. Schon Professor Storm hat darauf aufmerksam gemacht, Studien über die Windlandsreisen, Sonderdruck, Seite 56, dass der abenteuerliche Charakter dieser Sage uns nicht gestattet, einen Schluss nach dieser Richtung hinzuziehen. Man darf auch nicht vergessen, dass die Handschrift des Ersteren aus dem Jahre 1400 stammt, also lange nach der Zeit, in welcher die Norweger mit den Eskimos an der Westküste zusammentrafen. Selbst wenn mit der Zauberin wirklich Eskimos gemeint sind, was höchst zweifelhaft ist, so kann dies eine spätere Hinzufügung sein. Ende der Fußnote. Um diese Zeit sollen also die Eskimos zuerst festen Fuß in dem südlichen Teil des Landes gefasst haben. Dass zwischen den alten Norwegern und den Eskimos Kämpfe stattgefunden haben, darüber haben sich auch bei den letzteren mehrere Sagen erhalten. Vergleiche Ring, eskimoische Märchen und Sagen. Dass aber die Eskimos förmliche Raubzüge unternommen haben sollen, scheint sehr wenig mit ihrem jetzigen Charakter in Einklang zu stehen. Daher kann ein Ausrottungskrieg wohl kaum der Grund zu dem Verfall der Kolonien gewesen sein. Möglicherweise hat die Mischung der Kolonisten mit den Eskimos seinen Teil dazu beigetragen, da die Europäer der damaligen Zeit kaum weniger empfänglich für den Liebreiz der Eskimo-Schönheiten gewesen sein werden, als es die jetzigen sind. Über den Weg, auf welchem die Eskimos nach der Westküste Grönlands eingewandert sind, hat eine große Meinungsverschiedenheit geherrscht. Dr. Rink stellt die Behauptung auf, dass die Eskimos, indem sie über den Smithsund kamen, nicht in südlicher Richtung an der Westküste entlanggezogen sind, was das Natürlichste zu sein scheint, sondern dass sie nördlich um die Nordspitze des Landes herumzogen und an der Ostküste herunterkamen. Von hier aus sollen sie dann später ihren Weg südwärts um die Südspitze des Landes bis zu der Westküste genommen haben. Diese Annahme basiert im Wesentlichen darauf, dass Thorgils Orabains Forstre die Eskimos an der Ostküste traf, und dies war das erste Mal, dass die Norweger mit ihnen zusammenstießen. Auf die Unzuverlässigkeit dieses Berichts ist bereits bei früherer Gelegenheit aufmerksam gemacht worden. Übrigens steht eine solche Annahme von der Einwanderung der Eskimos in direktem Widerspruch mit den Berichten der Sagen, in dem aus denselben hervorgeht, Vergleich oben, dass die Eskimos von Norden her und nicht aus dem Süden kamen. Westerbügden wurde vor Österbügden zerstört. Noch ein anderer Umstand deutet meiner Meinung nach auf die Unwahrscheinlichkeit einer solchen Wanderung hin. Wenn sie nämlich in nördlicher Richtung um die Nordspitze des Landes vorgedrungen sein sollen, so müssen sie während der Zeit, in welcher sie sich dort oben befanden, wie die arktischen Hochländer gelebt haben. Das heißt, wie die Eskimos bei Kap York und nördlich davon. Sich wesentlich von der Jagd auf dem Eise ernährend, mit Hundeschlitten fahrend und weder Kajaks noch Frauenböte besitzend, da das stets mit Eis bedeckte Meer den Kajakfang und den Gebrauch der Böte fast zur Unmöglichkeit macht. Dass sie sich dann, wenn sie wieder in südlichere, eisfreie Gewässer an der Ostküste kamen, abermals Frauenböte und Kajaks gebaut haben, ist freilich an und für sich nicht unmöglich, da sie die Tradition wohl bewahrt haben müssen. Dass sie aber, nachdem sie mit dem Kajakfang außer Übung gekommen waren, diesen wie die dazugehörigen Gerätschaften sogar zu einer größeren Vollkommenheit entwickeln konnten als in anderen Gegenden, das muss denn doch unwahrscheinlich, um nicht zu sagen unmöglich genannt werden. Meiner Meinung nach ist es die natürlichste Erklärung, dass die Eskimos, als sie über den Smithsund kamen, und diesen Weg müssen sie natürlich eingeschlagen haben, südwärts an der Küste entlang zogen und sich dann später um die Südspitze des Landes herum bis an die Ostküste begaben. Ob dies Letztere bereits geschehen ist, ehe die Norweger nach Grönland kamen, wissen wir nicht. Auf ihrem Wege nach Süden von Smithsund aus stellte sich ihnen ein großes Hindernis in Gestalt des Melville-Gletschers, ungefähr auf dem 76. Grad nördlicher Breite entgegen. Derselbe geht direkt in das Meer hinaus, dort, wo die Küste eine lange, von Inseln unbeschützte Linie bildet. Aber eines Teils haben sie auf der Innenseite des Treibeises in ihren Fellböden vordringen können und andernteils sind diese Schwierigkeiten jedenfalls nicht größer als diejenigen, welche mit einer Wanderung nördlich um das Land herum verbunden sein würden. Freilich wird diese letztere Annahme ein wenig dadurch erschwert, dass die Eskimos der Ostküste Hunde und Hundeschlitten haben, welche an der südlichen Westküste nicht benutzt werden. Bedenkt man indessen, wie verhältnismäßig schnell die Eskimos in ihren Frauenböten reisen und wie sie in früheren Zeiten an der Küste auf- und abstreiften, so liegt die Annahme nahe, dass die Hunde von demjenigen Teil der Westküste Grönlands, wo sie noch heute benutzt werden, Holsteinborg und das nördlicher gelegene Land bis zum Kap Farvel mitgebracht worden sind. Selbst wenn die südlicher wohnenden Völker die Hundezucht aufgegeben hatten, was freilich nicht anzunehmen ist, wenn man bedenkt, dass die Eskimos noch heute an der ganzen Westküste entlang Hunde halten. Wenn im Wesentlichen auf Grundlage von Eigentümlichkeiten die Behauptung aufgestellt ist, dass die Eskimos der Ostküste mehr Verbindung mit den Alaska-Eskimos gehabt haben sollen als mit den Eskimos der Westküste, in Klammern auf dem Wege nördlich um Grönland herum, da scheint die Einwendung nahe zu liegen, dass in diesem Falle ihre Sprache den Ersteren näher stehen müsse, was jedoch keinesfalls der Fall ist. Die jetzige Ausbreitung der Eskimos an der Westküste von Grönland erstreckt sich vom Smithsund bis zum Kap Farvel. Ihre Zahl in dem dänischen Teil der Westküste beläuft sich auf ca. 10.000. An der Ostküste wohnen, wie wir von der dänischen Frauenboot-Expedition 1884 bis 1885 wissen, Eskimos bis zu der Angmagsalik-Gegend auf dem 66. Grad nördlicher Breite. Nördlich davon wohnten, wie die Eskimos Kapitän Holm mitteilten, soweit es ihnen bekannt war, keine für beständig. Indessen werden häufig Reisen nach dem Norden unternommen, wahrscheinlich bis zum 68. oder 69. Breitengrad. Und vor einigen Jahren hatten zwei Frauenböte den Weg eingeschlagen, ohne dass man später je wieder von ihnen gehört hätte. Ob nördlich vom 70. Breitengrad noch Eskimos wohnen, weiß man nicht mit Bestimmtheit. Clavering fand im Jahr 1823 bekanntlich zwei Familien ungefähr auf dem 74. Grad nördlicher Breite. Seit jener Zeit hat man aber keine wieder gesehen. Und die deutsche Expedition, die im Jahre 1869 bis 70 an dieser Küste entlang reiste und dort überwinterte, fand wohl Häuser und andere Überreste, welche die Eskimos dort hinterlassen hatten, aber keine Menschen, weshalb man annahm, dass diese ausgestorben seien. Dies kommt mir jedoch ziemlich unwahrscheinlich vor, denn die Eskimos sind eine sehr widerstandsfähige Rasse. Dass man dort kein lebendes Wesen antraf, muss einen anderen Grund haben. Sie können gerade zu jener Zeit weiter nordwärts oder gen Süden gezogen sein. Und selbst wenn dies nicht der Fall gewesen sein sollte, so wohnen sie oft so zerstreut, dass man ihnen ganz zufällig nicht begegnet sein mag. Man darf nicht vergessen, um welche ungeheuren Strecken zerklüfteten Landes es sich hier handelt. Auch ist es nicht sicher, dass, selbst wenn man in die Nähe ihres Aufenthaltsortes gekommen ist, man sie dort angetroffen hat, denn sie sind sehr furchtsamer Natur und können das Weite gesucht oder sich versteckt haben, und ihre Zelte und Häuser sind in einiger Entfernung nicht leicht zu entdecken. Meiner Meinung nach können noch heute sehr wohl Eskimos an jener Küste wohnen und infolge ihrer abgesonderten Stellung, die jegliche direkte oder indirekte Verbindung mit der zivilisierten Welt unmöglich gemacht hat, müssen diese zu den in ethnologischer Hinsicht interessantesten Völkern der Erde gehören. Ende von Abschnitt 17, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau, im Dezember 2024.